1 Live. Infos. Mit Arne Hell um 7 Uhr. Neuer Plan für Feuerpause in Syrien. Knappe Schaltgen-Niederlage gegen Bayern und das Wetter auch heute warm und sonnig. Waffenruhe. Die USA und Russland haben sich auf Schritte geeinigt, wie in Syrien der Krieg beendet werden könnte. Ab übermorgen Abend sollen die Kämpfe aufhören zwischen den Regierungstruppen und den Oppositionsgruppen. US-Außenminister Kerry sagt, dass es danach auch Hilfslieferungen für Zivilisten geben soll. Die Vereinbarung fordert einen sicheren Zugang zu den belagerten, nur schwer erreichbaren Gebieten, auch der Stadt Aleppo. Sollte die Waffenruhe in Syrien 7 Tage halten, dann wollen die USA und Russland zusammen Terrorgruppen wie den IS bekämpfen. Anschlagspläne. Ermittler in Frankreich haben Belege dafür, dass wieder ein Terroranschlag geplant war. Die 3 Frauen, die in der Nähe von Paris festgenommen wurden, hatten Kontakt zur Terrorgruppe IS, hat der zuständige Staatsanwalt bekannt gegeben. Beim Schritt zur Tat wurden diese Frauen aus Syrien ferngesteuert von Hintermännern, die zum Islamischen Staat gehören. Das zeigt uns, dass es diese Organisation versteht, aus Frauen Kämpferinnen zu formen. Die 3 Frauen wollten Medienberichten zufolge wohl einen Anschlag auf einen Bahnhof verüben. Und sie haben offenbar versucht, ein Auto neben der Kirche Notre Dame in die Luft zu sprengen. Flughafenchaos. Eine Polizistin, die sich am Flughafen Köln-Bonn am Sicherheitscheck vorbeigemogelt hat, kommt mit einer Geldstrafe davon. Vor einem halben Jahr hatte sie ihren Dienstausweis benutzt, um schnell ohne Kontrolle ihren Flieger noch zu erwischen. Der Flughafen wurde danach teilweise gesperrt. Jörg Sauerwein berichtet. Ihre Arbeit wird die 23-Jährige auf jeden Fall behalten können, bestätigte ein Euskirchener Polizeisprecher. In einem Disziplinarverfahren wurde ihr zwar Fehlverhalten bescheinigt, dafür aber muss sie nur eine Geldstrafe von 250 Euro bezahlen. Akzeptiere sie das, dann habe sich die Angelegenheit für ihren Dienstherrn erledigt, heißt es von der Polizei. Und auch der Flughafen Köln-Bonn will keine Forderungen gegenüber der Polizistin geltend machen. Juristisch zu kompliziert, erklärte ein Flughafensprecher. Heimniederlage. Der FC Schalke hat auch das 2. Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga verloren mit 0:2 gegen Meister Bayern München. Schalke hielt lange gut mit. Die Führung für die Bayern fiel erst in der 81. Minute. Schalke-Trainer Markus Weinziel. Vor allem in der ersten Hälfte waren wir die bessere Mannschaft. Da hätten wir gerne den Führungstreffer gehabt und dann wäre es natürlich einfacher gewesen. Auch nach der Pause hatte Schalke Chancen. Klaas-Jan Huntelaar traf zum Beispiel die Latte. Die Tore für München schossen dann Lewandowski und Kimmich. 1 Live. Sektorwetter. Auch heute wird es meistens schön, viel Sonne und nur wenig Wolken. Etwas grauer wird es später Richtung Sauerland und Weser. Da kann dann auch mal ein Schauer runterkommen. In Hagen, Erkelenz und Plettenberg werden es heute bis 26 Grad, in Herford bis 27 und in Bornheim bis 28 Grad. Morgen sind dann teilweise mehr Wolken dabei und einzelne Schauer, zum Beispiel im Rheinland. Ansonsten wird es wieder sonnig und warm. Stauschau. Die A1, Köln Richtung Münster, zwischen Schwerte und dem Kreuz Dortmund-Unna, da gibt es 3 Kilometer Stau. Dann die A1, da ist eine Sperrung, Osnabrück Richtung Bremen, zwischen Neunkirchen-Vörden und Holdorf. Da wird bis morgen Mittag gebaut. Und noch eine Sperrung, die A33, Osnabrück Richtung Bielefeld, ist zwischen Osnabrück-Fledder und dem Kreuz Osnabrück-Süd gesperrt. Auch da wird gebaut. 1 Live. Mit Benne Schröder. Guten Morgen zusammen, kurz nach 7 am Samstag. Also ich bin völlig schockiert. Als ich hier heute Morgen ins 1 Live-Haus gekommen bin, hatte jemand Werbung für Trauringe in Rotgold auf meine Tastatur am Schreibtisch gelegt? Irgendjemand? Ich frage mich schon die ganze Zeit, ob das ein versteckter Hinweis, ein Wink mit dem Zaunpfahl sein soll. Ich kann das leider nur ablehnen. Wer auch immer das war, lieber anonymer Broschürenhinleger. Rotgold steht mir halt leider überhaupt nicht. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. 'Cause

la fin de la saison. Luan und Avenir in 1 live am Samstagmorgen, 10 Minuten nach 7. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an letzte Woche Samstag. Da saßen wir auch schon hier und da haben wir übers Feiern gehen gesprochen. Und zwar darüber, wie man am besten und vor allem richtig männlich feiern geht. Und zwar, weil man in den USA ab kommendem Jahr einen Studienabschluss, nämlich in Männlichkeit, erwerben kann. Und wir haben uns die ganze Zeit darüber Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich richtig männlich und eben auch beim Feiern. Naja, soweit so gut. Jetzt ist es aber ja fast ein bisschen ungerecht. Ne? Also es ist nicht ganz cool, dass wir nur über das männliche Feiern gesprochen haben, denn wir müssen doch auch über das weibliche Feiern gehen sprechen. Wenn man sich mit den Mädels schön zu Hause trifft, ein Glas Wein, trinkt einen Hugo. Ja, dann geht man vielleicht noch Cocktails trinken oder so und dann geht man halt in irgendeinen Club und tanzt halt ein bisschen. Zu 12 in den Club, weil, ich weiß nicht, die fühlen sich alleine dann irgendwie komisch. Die müssen immer mit einer großen Clique dahin, sodass dann jeder Junge Abstand hält. Ja, sie wackelt auf jeden Fall mit dem Hintern und steht nicht so blöd rum, sage ich mal so. Oder Typen anmachen, das ist auch auf jeden Fall fraulich heutzutage, ne? Wo wir halt einfach drauf stehen. Also Frauen auf Toiletten sind immer sehr offen und ehrlich zueinander. Man spricht Frauen an, die wird man sonst draußen nie ansprechen. Und alle sind beste Freundinnen auf der Toilette, habe ich immer das Gefühl. So, jetzt haben wir ab sofort wirklich jedes einzelne Klischee gehört. Hugo, High Heels, zusammen auf die Toilette. Was ist denn dran? Wie geht denn richtig weiblich feiern? Wir checken das in der nächsten Stunde hier in 1 live. Vielleicht wäre es schlau, dich ein letztes Mal umzusehen. Du weißt nicht genau, warum, aber irgendwie packt dich die Neugier. Der Himmel ist blau und der Rest deines Lebens wird schön. Yeah! Du denkst an all die schönen Zeiten, es ist fast zu viel. Jetzt im Moment neben dir zu stehen, du hast kein klares Ziel. Aber Millionen Möglichkeiten, ein gutes Gefühl. Und du weißt, es wird gut für dich ausgehen. Yeah! Verrat es mir. Spürst du, wie die Zeit verrinnt? Jetzt stehst du hier und du hörst nicht auf zu lachen. Die Welt gehört dir und der Rest deines Lebens beginnt. Yeah! Life. This is to end in fire. Then we shall burn together. Watch the flames climb high into the night. Calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Cooling out Father Old, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow in soul. I see fire. Did you remember me? Oh, should my people fold, and surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out, Father, fast, and we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire. Hier ist eins live am Samstagmorgen. So, Freunde, Haltung annehmen, Hand aufs Herz und dann geht's los. Die Hymne unter den Hymnen, die US-amerikanische ist das. Kennt ihr alle, habt ihr schon mal gehört, und wir alle kennen das auch, dass die US-Stars da wirklich dann im Fernsehen mit voller Inbrunst, Hand auf der Brust mitschmettern, eben allerdings nur bis jetzt. Es gibt auch jetzt tatsächlich ein paar Sportstars, die machen das nicht mehr. Die demonstrieren nämlich genau dagegen und bleiben stumm. 1Live-Reporter Tobi Kollig, warum genau machen die das? Ja, aus Protest gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt in den USA. Angefangen hat alles bei Footballspieler Colin Kaepernick, der ist Quarterback bei den San Francisco 49ers. Eine richtig große Nummer in der NFL, ja, und dieser Colin Kaepernick ist bei mehreren Vorbereitungsspielen während der Hymne niedergekniet, geschlossener Mund, die US-Flagge im Rücken, und das will er auch weiter so durchziehen. Yes, I'll continue to sit. Ja, ich bleibe sitzen. Erst wenn sich was ändert und das Land die Menschen wieder so behandelt, wie es sollte, stehe ich auf. I'll stand. Jetzt ist das ja aber nicht so wie bei uns in Deutschland mit der Nationalhymnen. Also da gibt es ja auch Leute, die singen dann bei der Nationalmannschaft zum Beispiel einfach nicht mit. Aber in den USA, ja, es ist doch mehr so wie so ein Verbrechen, wenn man da die Klappe hält, oder? Ja, viele Amis haben überhaupt gar kein Verständnis für die Aktion. NFL-Boss Roger Goodell sagt, für Veränderungen in der Gesellschaft einsetzen, das ist okay. Aber ich glaube stark an den Patriotismus und kann diesen Hymnenprotest nicht verstehen. Der Coach der US-Eishockeymannschaft, John Tortorella, der droht sogar, seine Spieler auf die Ersatzbank zu setzen, sollten sie nicht mitsingen. Ja, und natürlich ist das auch ein gefundenes Fressen für Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Yeah. Der rät Kaepernick, sich ein neues Land zu suchen, das besser zu ihm passt. Ach, er ist auch so richtig nett, der Donald. Okay, aber der Footballer macht ja eigentlich was Gutes. Also er demonstriert damit für Respekt und Toleranz. Ich kann mir vorstellen, dass er auch Unterstützer hat in der Sache. Sogar den prominentesten Amerikaner überhaupt, Präsident Barack Obama, der sagt, das seien reale und legitime Fragen, über die gesprochen werden müssten. Basketballstar Steph Curry, der meint, wir haben die Redefreiheit, aber wenn wir dann unsere Plattform nutzen, werden wir scharf kritisiert. Ja, und dann gibt es inzwischen auch immer mehr Sportler, die sich anschließen und die Hymne ebenfalls verweigern. Fußball-Nationalspielerin Megan Rapinoe zum Beispiel. Und jetzt wird's richtig skurril. Als die letztens mit ihrem Verein Seattle in Washington gespielt hat, hat das Heimteam mal eben die Hymne vorverlegt. Da standen Rapinoe und ihre Mitspielerinnen noch in der Kabine, konnten also weder mitsingen noch protestieren. Also ich finde es gut, was da gerade ein paar US-Sportler machen. Für Toleranz demonstrieren, indem man einfach mal die Klappe hält und einfach mal still ist. Das kann man eigentlich auch mal ganz genauso machen. Neu für den Sektor. Chainsmokers featuring Halsey. 1 Live. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. 1 Live mit Benne Schröder. Mein Fest, mein Spiel, mein Haus. 1 Live Chartsparty mit Tobi Schäfer und Jan-Christian Zeller. Recklinghausen wird zu Rocklinghausen. Samstag, 17. September ab 22 Uhr. Ruhrfestspielhaus Recklinghausen. 1 Live ist im Haus. Don't be so shy, you're right. 1 Live Chartsparty. Alle Infos im Netz. 1live.de. Wir wollen ja nur spielen. 1 Live. 1 Live Infos. Mit Arne Hell um 7.30 Uhr. USA und Russland einigen sich auf Waffenruhe für Syrien. Schalke holt am Ende doch nichts gegen die Bayern und das Wetter wird auch heute meistens schön. Syrienkrieg. Die USA und Russland haben abgemacht, dass die meisten Kämpfe in Syrien übermorgen stoppen sollen. Sowohl die Regierungstruppen als auch die Einheiten der Oppositionsgruppen sollen aufhören, sich zu beschießen. Der Plan sieht vor, dass danach Hunderttausende Menschen mit Essen und Medikamenten versorgt werden können. Die Außenminister der USA und Russlands haben wochenlang über die Abmachung verhandelt. Flughafenchaos. Eine Polizistin, die am Flughafen Köln-Bonn Alarm ausgelöst hat, kann ihren Job behalten. Sie hatte ihren Dienstausweis benutzt, um den Sicherheitscheck zu umgehen und schnell noch ihre Maschine zu kriegen. Ein Sprecher der Polizei Euskirchen sagt, dass das aber nicht strafbar ist. Dieses Verhalten wird im unteren Bereich des Fehlverhaltens angesiedelt. Das heißt also, die Kollegin hat eine Geldstrafe auferlegt bekommen von 250 Euro. Die Polizistin war bei der Aktion vor einem halben Jahr wieder aus ihrem Flieger geholt worden. Der Flughafen Köln-Bonn wurde teilweise gesperrt. Bundestagswahl. Die Grünen wollen heute beschließen, dass es eine Abstimmung über die Spitzenkandidaten für die Wahl nächstes Jahr gibt. Mitbestimmen können dann alle 60.000 Parteimitglieder. Als Kandidaten für die zwei Positionen gibt es im Moment vier Bewerber. Die beiden Fraktionschef Hofreiter und Göring-Eckardt, auch Parteichef Özdemir tritt an und der schleswig-holsteinische Umweltminister Habeck. Heimniederlage. Ja, also Punkte haben wir nicht gewonnen, ne? Schalkes Mittelfeldspieler Leon Goretzka ist enttäuscht gewesen nach der 0:2-Niederlage in der Fußball-Bundesliga gegen Meister Bayern München. Goretzka findet aber, dass die Leistung der Schalker gut war. Ich denke, alle im Stadion haben gesehen, dass wir heute Bayern in Bedrängnis gebracht haben und sie auch am Rande der Niederlage zumindest nur unentschieden hatten. Das muss man erst mal schaffen. Die Tore für die Bayern fielen in der 81. Minute und dann noch in der Nachspielzeit. München hat jetzt 6 Punkte, Schalke noch keine. Paralympics. 4 weitere deutsche Sportler mit Behinderung haben in Rio Medaillen geholt. Sprinter Felix Streng gewann Bronze über 100 Meter. Ich denke, das war ein Feld voller Löwen. Jeder wollte gewinnen, jeder wollte seine beste Leistung zeigen. Und ich freue mich tierisch, dass ich jetzt unter den besten 3 der Welt bin dieses Jahr. Bronze gab es auch über 100 Meter für eine blinde Sprinterin und im Speerwurf. Schwimmerin Denise Grahl holte außerdem Silber über 50 Meter Freistil. 1 live. Sektorwetter. Der Hochsommer im September geht auch heute erstmal weiter. Viel Sonne und kaum mal Wolken. Nur Richtung Sauerland und OWL zieht es sich gegen Abend dann etwas zu und es kann da dann auch mal regnen. In Hilden werden es bis 25 Grad heute, in Hamm, Kerpen und Castrop-Rauxel bis 27 und in Löhne bis 28 Grad. Morgen bleibt es so warm, teilweise wird es aber etwas wolkiger, zum Beispiel im Münsterland. Stauschau. A1 Köln Richtung Münster zwischen Schwerte und dem Kreuz Dortmund-Unna, da gibt es 3 Kilometer Stau. Dann die A1 Osnabrück Richtung Bremen, da gibt es eine Sperrung zwischen Neunkirchenförden und Holdorf. Da wird nämlich gebaut, das Ganze noch bis morgen Mittag. Im Moment auch da 3 Kilometer Stau. Und dann noch eine Sperrung, die A33 Osnabrück Richtung Bielefeld ist dicht zwischen Osnabrück-Fledder und dem Kreuz Osnabrück Süd. Auch da wird gebaut. 1 live. Mit Benne Schröder. Hey, guten Morgen zusammen. Ich habe gerade eine leider anonyme Mail hier ins 1Live-Studio gekommen und da steht drin, guten Morgen Benne. Ich wollte auf diesem Wege meinem Mann einen tollen Urlaub in Marrakesch wünschen. Ich hoffe, dass er mich nicht vergisst. Hashtag Ehefrau. Du, ich wünsche euch das auch. Falls ihr sich aber meldet mit dem Hashtag Ex-Frau, sage ich dir nochmal Bescheid. I like the way that your body move all over the floor, na, na. I'd like to find a way to get lost in you, yeah, yeah, yeah. I wanna talk to you, baby, say what's on your mind. Girl, tell me anything that you wanna do, yeah, yeah, yeah. Ain't we all just looking for some loving tonight? Got a crazy feeling that I fit you just right. So try me in the morning when the sun comes rising up. I just can't get enough. Try me in the evening. Satisfaction guaranteed. Baby, I got what you need. You gotta try. And get to know each other more. Nah, nah, nah. It's all on your face. I know you like what you see. Yeah, yeah, yeah. I'm the one for you, baby, but you can take your time. I'ma take my time. Let the music bring your body to me. Yeah, yeah, yeah. Hey, we are just looking for some love in the night. Looking for some love. Got a crazy feeling that I fit you just right. So try me in the morning. When the sun comes rising up, try me in the afternoon. Bet you just can't get enough. Try me in the evening. Satisfaction guaranteed. Baby, I got what you need. You gotta try me. I know. I got what you need. You gotta try me. Bring that body closer. Then I can't. I wanna feel your skin up on mine. Like I already know you. I'm grabbing that ass from behind. As we the tea wine. I got chills down my spine. As we the tea wine. Girl, we might be meant to be. Yeah. So try me in the morning when the sun comes rising up. Try me in the afternoon. Bet you just can't get enough. Try. Pilots in 1 Live und Ride. Guten Morgen, hier ist Benne. Und ich glaube, dass euch meine Wetter-App auch so glücklich macht wie mich. Mitte September haben wir fast. Und meine App sagt mir gerade für heute 27 Grad voraus. Und keine einzige Wolke ist da am Himmel. Das ist nur Sonne, Sonne, Sonne. Gut, jetzt haben wir es 20 vor 8, aber eigentlich ist es ja nie früh genug. Ihr lasst jetzt mal richtig schön den Klischee-Deutschen raushängen. Rennt schon mal in den Park oder ins Freibad und reserviert euch am besten mit euren Handtüchern die besten Plätze, damit ihr heute den ganzen Tag draußen rumhängen könnt. Und die passende Musik dazu gibt's jetzt hier von mir. Hi, hier ist die Lara aus Köln und für meinen perfekten Sommertag fehlt nur noch DJ Snake featuring Justin Bieber, Let Me Love You. Wenn ich schön am See liege und den auf den Ohren hab, dann ist alles gut. Don't you give up, nah, nah. Aus Aachen. Ich wünsche mir den Song Perfect Strangers von Jonas Blue. Ist ein super Sommersong, den ich mit meiner Freundin im Auto höre. Dann machen wir die Fenster weit runter und singen laut dazu mit. Hi, hier ist Niklas aus Köln. Ich wünsche mir Do It Right von Martin Solveig, weil es ein chilliger Song ist, der mich immer runterbringt und mich an meine Kitesurf Sessions in Holland erinnert. Da habe ich den immer in den Pausen gehört. Yeah. be a bad trip. All of the other pills, they were different. Maybe I should get some help. I can't stay on your life support. There's a shortage in the switch. I can't stay on your morphine, cause it's making me itch. I said try to go to the nurse again, but she's being a little bitch. I think I'll get out. Hier ist 1 Live mit Pink und Just Like a Pill. Habt ihr euch vielleicht schon mal mit etwas super Spießigem auseinandergesetzt, nämlich Flugmeilen? Mir wurde das letztens aufgezwungen tatsächlich, dass ich mich damit mal beschäftigen muss. Ein Kumpel von mir hat gesagt, ja, und wenn du hier selbst einen Billigflieger und dies und das und dann kriegst du ein Upgrade und was weiß ich nicht alles. So, und ich habe damit dann ungefähr 3 Tage verbracht und habe irgendwas versucht und habe dann herausgefunden, wenn man da irgendwas auch nur irgendwann mal upgraden möchte, dann geht das nur in Buchungsklasse J, C oder G und auch nur, wenn man die freiverkäuflichen Sonderkonditionen außen vor lässt und die weglegt und die besonderen Bedingungen ab Warschau über Moskau nach Mallorca bucht. So, und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich fahre ab sofort nur noch mit dem Bus. Ja, Freunde, hier ist Kollege, ja, der Boss. Wir sind wieder mit unserem schönen Tourbus unterwegs. 1 Live, Babobus. Babobus! Ach, richtig Haftbefehl. Unser Thema heute, Bro Talk. Freunde, heute stelle ich euch meinen besten Freund und Kupferstecher vor. Hier ist der grandiose Strolch Farid Bang. Sag mal hallo, Farid. Hallo, Farid. Ja. Ja, wir kennen uns schon eine Ewigkeit und machen alles zusammen. Zum Beispiel, wir gehen pumpen 24 Stunden am Tag. Und danach noch in die Disse, weil ich tanzen mag. Farid, das geht nicht, weil der Tag nur 24 Stunden hat. Mir doch egal, ich mach die Zeitrechnung platt. Ja gut, wir machen mal weiter. 200 Sit-Ups, Farid, dein Bizeps wird immer breiter. Danke, Kolle, voll lieb von dir. Nicht der Rede wert, Farid, du trainierst ja wie ein Tier. Du hast die Schuhe auf das Handtuch farblich abgestimmt. Da muss ich verlegen zugeben, ja, das stimmt. Nein, wirklich, Kollege. Korallenrot ist einfach deine Farbe. Och, Farid, ich bin ganz, ja, schön, dass es dir auffällt. Materia, hast du bis hierhin ein paar Fragen? Ja, hab ich. Warum seid ihr so schwer zu ertragen? Das ist sozusagen unser Markenzeichen. Wir sind stumpf, brutal gut aussehen, schwer zu erreichen. Macht ihr auch was außer Pumpen und Weiber? Na klar, Hafti, und zwar, Farid, erzähl du mal weiter. Wir haben gemeinsame Hobbys wie Tauben züchten, Briefmarken sammeln und Puppenhäuser einrichten. Genau, außerdem malen wir gern. So sieht es aus, guck ich mal, Lauras Stern. Oh, ich glaub, wir haben genug gehört lang. Ja, wir müssen jetzt eh los, der Yogakurs fängt an. Ja, heute müssen wir echt hin, wir lernen die Sonnenfaust. Babobus. Babobus! Zieht euch das Video rein auf 1live.de. Mois. You were looking at me like you wanted to stay. I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. but you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Live mit Jonas Blue und JP Cooper, Perfect Stranger. Vor den Infos gibt's noch Hosier. Reklame. Der Super Samstag bei Lidl. Vitador Sonnenblumenöl, die 1-Liter Flasche. 23% billiger für 99 Cent. Lidl lohnt sich. Einkaufen in Neustadt. Oder shoppen in New York. Unglaublich hohe 29 Millionen Euro im Lotto-Jackpot. Knacken Sie ihn heute und gewinnen Sie die 29 Millionen Euro. In Ihrer Annahmestelle auf westlotto.de oder per App. Lotto. Sechs Kreuze zum Glück. Teilnahme ab 18. Gewinnchance 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen in Ihrer Westlotto-Annahmestelle. Der Supersamstag bei Lidl. Gurken, Klasse 1. Das Stück 20% billiger für nur 44 Cent. Lidl lohnt sich. Seit 25 Jahren sind Sie als unsere Kunden unser stärkster Antrieb. Für Sie entwickeln wir Fahrzeuge, die schon durch ihr Design bewegen. In herausragender Qualität und mit Fahrspaß, der begeistert. Feiern Sie mit uns die Erfolgsgeschichte 25 Jahre Hyundai in Deutschland beim Händlerfest vom 9. bis 11. September. Und erleben Sie die 25 Jahre Hyundai Jubiläumsmodelle Tucson und Santa Fe. Wie alle unsere Fahrzeuge mit 5 Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Mehr unter Hyundai.de. Der Supersamstag bei Lidl. Valensinasaft. Verschiedene Sorten. Die 1-Liter Flasche für 88 Cent. Lidl lohnt sich. Nur noch wenige Sekunden bis zum Abpfiff. Er geht durch die Mitte. Wunderbar freigespielt. Das ist eine Riesenchance. Er hält einfach voll drauf. Ja! Der Schiri gibt den Treffer. Moment, er gibt gleich zwei? Ein Schuss, zwei Volltreffer. Das Doppelpack zum Saisonauftakt. Einfach Samsung Galaxy S7 oder S7 Edge kaufen. Und das 9,6 Zoll große Galaxy Tab E für nur 29 Euro dazu bekommen. Nur vom 6. bis 26. September. Mehr Infos unter samsung.de/Doppelpack. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer für meinen Lippenstift. Die sensationelle Beauty-Aktion bei TK Maxx. Hautpflege, Make-up und Düfte von Top-Marken. Immer bis zu 60% günstiger als der UVP. Man weiß ja nie, wen man hier oben trifft. TK Maxx. Große Marken, unglaubliche Preise, unfassbare Möglichkeiten. Wenn aus gemeinsamen Momenten besondere werden. Wenn aus Bier Bitburger wird. Genießen Sie das Wochenende mit guten Freunden und Bitburger Premium Pilz. Jetzt gemeinsam anstoßen. Bitte ein Bit. Diamanten kaufen leicht gemacht. Heute farbige Diamanten. Es muss nicht immer glasklar sein. Probieren Sie doch mal orange, blau oder rot. Mit schwarzem Dach. Zum Beispiel bei Mitsubishi Space Star Diamant Edition Plus, dem praktischen Cityflitzer mit umfangreicher Mehrausstattung, 5 Jahren Herstellergarantie und glänzendem Preisvorteil. Jetzt bei den Mitsubishi Diamantwochen. Bei Ihrem Mitsubishi Handelspartner. Es ist wieder Framstag bei Penny. Das heißt schon am Freitag sparen. Diese Woche Mühlenhof frischer Putenrollbraten gewürzt. Das Kilo für nur 4,44 Euro. Und Gurken, das Stück für nur 44 Cent. Und auch am Samstag gibt's Mühlenhof frischer Putenrollbraten gewürzt für nur 4,44 Euro. Und Gurken, das Stück für nur 44 Cent. Also am Framstag? erstmal zu Penny. Diamantwochen bei Mitsubishi. Den Space Star gibt es schon ab 7.990 Euro. Näheres bei Ihrem Mitsubishi-Handelspartner. Und wieder ein Samstagskracher von Netto Markendiscount. Nur heute deutsche Speisekartoffeln. Der XXL 7,5 Kilo Sack für phänomenale 1,99 Euro. Immer samstags, immer günstig, immer netto. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be with you.